Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe vom Gaming Takeover Podcast. Diesmal zu einer neuen Ausgabe vom Game Talk. Ich bin der Hirsemann und ich begleite euch heute durch diese kleine, aber feine Sendung. Und wie schon auf Facebook angekündigt, möchte ich heute über das Spiel GTA San Andreas und auch ein bisschen über seine Vorgänger reden. Alles für PlayStation 2, wie ich es besitze. Und ich hatte ja letztens schon über GTA San Andreas gesprochen und ich habe jetzt endlich mal geschafft, alle Territorien für die Grove Street einzunehmen. Und das heißt, ich habe schon etwas länger gespielt wie sonst, weil man natürlich auch die kleinen Territorien erstmal die bösen, also die gegnerischen Banden finden muss. Und ob die dann reichen für einen Bandenkrieg, wenn man die niederlegt, das weiß ich jetzt auch nicht, aber es hat dann doch gereicht und zuletzt habe ich jetzt alle Territorien für mich gewonnen, jedoch dauert dann das nicht allzu lange, bis irgendwo wieder eine andere Gegend eingreift. Deshalb muss man immer schauen, dass irgendwo eine Straße in der Nähe ist oder dass man ein Gefährt dabei hat, weil sonst kommt man da eben nicht mehr hin rechtzeitig. Das war jetzt eigentlich alles, was ich zu GTA San Andreas zu sagen hatte. Auf jeden Fall macht mir das Spiel nach wie vor Spaß. Ich habe jetzt auch zum Beispiel einen schönen ein Boot, ein Schnellboot habe ich entdeckt und auf dem Wasser macht es mir jetzt auch mehr Spaß wie sonst. Aber jetzt mal von GTA San Andreas weg. Die Vorgänge zum Beispiel, das wären dann Liberty City Stories. Das habe ich auch, das spiele ich an sich nicht so gerne, weil mir dort die Handhabung der Waffen nicht gefällt, weil man da nicht so gut schießen kann. Aber mir gefällt da die Stadt an sich sehr gut. Ich finde die Stadt auch recht schön aufgebaut. Und sonst, ja, mir gefallen die Autos zum Beispiel auch, wie man die eingebaut hat. Und ja, das Spiel kann man sich auf jeden Fall kaufen. Hat auch eine schöne Story dabei. Dann GTA Vice City Stories. Da muss man aus dem Militärlager ausbrechen, glaube ich. Oder wird rausgeschmissen und muss halt eben draußen sein Leben führen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, dieses Spiel. Auch die Autos sind da schön gemacht und ich war ja mit der Schießtechnik, ja, das glaube ich auch schön. Und mir gefällt auf jeden Fall Vice City an sich schon. Ich werde das jetzt auf jeden Fall öfter spielen, genauso wie Liberty City Stories und möchte jetzt da einfach die ganzen Städte freischalten. Das wäre jetzt mein großes Ziel, weil bei GTA San Andreas habe ich es ja schon gemacht. Und das gleiche gilt auch für Vice City. Natürlich Vice City nicht so gut in der Handhabung, sehr alt, aber hat eben diesen Charme von den 80er Jahren und 70er Jahren und das finde ich einem auch sehr, sehr cool an sich. Ich finde auch da den Story-Modus sehr schön und ich finde auch die Aufmachung recht gut eigentlich, weil ist irgendwie anders und auch abwechslungsreich. Aber ja, mehr Spiele besitze ich bis jetzt noch nicht von GTA, außer vielleicht GTA 2, aber das ist ja natürlich nur ein minimaler Konkurrent, wenn überhaupt Konkurrent. Auf jeden Fall gefallen mir alle GTA-Spiele zurzeit sehr gut. Die Spiele und ich möchte sie auch wieder öfter spielen. Und dies war jetzt die kleine, aber feine, aber schnelle, nur 4 Minuten lange Ausgabe hier vom Game Talk auf dem Gaming Takeover Podcast, gaming-takeover.de.l, takeover-podcast.de.l, da findet ihr alle Podcasts. Mich unter hirse-trademark.de.l oder hirsemann.de.l, @hirse95 bei Twitter, facebook.com/hirse95, facebook.com/takeoverpodcastnetwork und bei Twitter @takeoverpodcast. Das sind natürlich die gewohnten Plugs. Und zu mir noch schnell zu sagen, ich werde bald meinen kleinen unabhängigen Podcast machen, der nichts mit dem Takeover Podcast Network zu tun hat und der wird auf hirsemann.de.tl und auf hirse95.wordpress.com erscheinen. Aber dies war jetzt wirklich alles zu dieser Sache. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, kauft euch die GTA-Spiele, weil auf jeden Fall lohnen sie sich in irgendeiner Weise. Ich bin der Hirsemann und sage noch einen schönen Tag und bis die nächsten Tage. Ciao.